In diesem Augenblick erhob sich ein Geheul ringsum, wie von 1000 Teufeln. Die Kiowas. Im Nu war ich von so vielen Kriegern umringt, dass jeder Widerstand sinnlos gewesen wäre. Ich gab mich dem jungen Häuptling Pida gefangen, dem ich vor Jahren einmal das Leben gerettet hatte. Dadurch musste ich leider den Mörder Center fürs Erste wiederlaufen lassen. Er stand ja unter dem Schutz Tanguas, des Häuptlings der Kiowas. Dessen Sohn Pida benahm sich jetzt mir gegenüber besser, als ich es eigentlich erwarten konnte. Old Shatterhand hat sich mir ergeben. Wird er freiwillig alles ausliefern, was er bei sich hat? Und sich binden lassen? Ja. Sein Henry Stutzen und der Bärentöter gehören mir. Du irrst! Lass die Waffen liegen! Also meinetwegen, behaltet die Gewehre. Aber alles, was in seinen Taschen steckt, will ich haben. Vor allem die Papiere. Versuche es, sie mir zu nehmen. Das werde ich. Old Shatterhand führt seinen Namen mit Recht. Sein Schlag schmettert den stärksten Mann zu Boden und nimmt ihm für einige Zeit den Geist. Hier meine Hände. Jetzt könnt ihr mich binden. Was will dieser Center von dir? Ein sprechendes Papier. Warum duldest du, dass mich Center zu berauben versucht? Ich habe mich dir ergeben und dich dadurch als Krieger und Häuptling geehrt. Ein edler Krieger tötet den Feind, aber er erniedrigt ihn nicht. Ja, Old Shatterhand wird sterben müssen. Ihr werdet keine Klage aus meinem Munde hören. Aber diesen Kerl da haltet von mir fern. Du hast meinem Vater Tangua beide Knie zerschmettert und gehörst also ihm. Wir werden dich zu ihm in unser Dorf bringen. Dann reite ich mit. Pida kann dir nicht verbieten, mit ihm zu kommen. Zwei Kiowa-Krieger waren unserem Zug vorausgeeilt und hatten im Dorf die Gefangennahme Old Shatterhands gemeldet. Wir ritten auf das Häuptlingszelt zu. Vor dem Eingang saß Tangua, der inzwischen merklich gealtert war. Ein Blick voll unversöhnlichen Hasses traf mich. Wie vorausgesehen, versuchte Center sofort, mir in jeder Weise zu schaden und die Papiere an sich zu bringen. Schließlich beendete Pida das Hin und Her mit den Worten: Wenn zwei Männer um das sprechende Papier streiten, muss es sehr wichtig sein. Die Blätter sind, wie der Gefangene, mein Eigentum. Ich werde sie gut aufbewahren, in meinem Medizinbeutel. Wütend entfernte sich Center mit seinen drei Gefährten. Niemand nahm die geringste Notiz von ihnen. Ich wurde an einen großen Baum gefesselt, wobei Pida darauf achtete, dass die Lederriemen nicht zu grausam straff angezogen wurden. Unter den Mädchen, Frauen und Kindern, die mit neugierigen Augen an mir vorübergingen, fiel mir eine junge Indianerin auf, die sich mehrmals nach mir umwandte, ehe sie in einem der größten und besten Zelte verschwand. Von meinen Wächtern erfuhr ich, dass sie die Schwester von Pidas Frau war. Einer der Wächter fragte mich: Na, gefällt sie dir? Ja. Ihr Name ist Dunkles Haar in eurer Sprache. Die Indianerin schien Teilnahme für mich zu hegen. Ob sie mir irgendwie zur Flucht verhelfen könnte? Am nächsten Morgen brachte mir das Mädchen mein Essen und Trinkwasser. Es wurde aber nichts zwischen uns gesprochen, außer meinem Danke. Als sie wieder gegangen war, meine Wächter waren inzwischen abgelöst worden, kam ein älterer, würdevoller Indianer langsam auf mich zu, blieb vor mir stehen, betrachtete mich eine ganze Weile schweigend und befahl dann den Wachtposten: Meine Brüder mögen sich entfernen, bis ich sie rufe. Eine Feder will mit dem Bleichgesicht reden. Old Shatterhand steht vor eine Feder, dem Vater von Dunkles Haar. Der weiße Mann war Blutsbruder von Winnetou, dem Häuptling der Apachen. Wären alle roten Männer so, wie der Apache war, und alle Weißen so, wie Old Shatterhand, so würden die roten und weißen Völker wie Brüder nebeneinander leben, und die Erde hätte Raum für alle ihre Kinder. Winnetou ist tot, und Old Shatterhand geht dem Tod am Marterpfahl entgegen, das weiß er. Aber es gibt eine Möglichkeit für dich, dem Tode zu entgehen. Welche? Old Shatterhand ist ein Mann, mit dem jeder Krieger ohne Scheu sprechen kann. Eine Feder will dich frei sehen. Meine Tochter hat großes Mitleid mit dir und möchte dich retten. Weißt du, dass auch ein Feind in den Stamm aufgenommen werden kann, der eine seiner Töchter zur Squaw nimmt? Ja. Dunkles Haar gefällt dir und du gefällst ihr. Willst du sie zur Squaw nehmen? Nein. Warum nicht? Old Shatterhand verachtet uns. Davon kann keine Rede sein. Eine Feder ist ein großer, tapferer Krieger. Und seine Tochter ist die lieblichste Blume unter den Töchtern der Kiowas. Aber Old Shatterhand kann sein Leben nicht aus der Hand eines Weibes nehmen. Uff, uff. Ich sehe ein, dass ein Mann wie Old Shatterhand mein Angebot nicht annehmen kann. Wenn ich das meiner Tochter sage, wird auch sie ihm nicht zürnen. Sie wird ihr Gesicht verhüllen, wenn du am Marterpfahl stirbst. Hau!